keiner kennt. Also sei nicht überrascht, wenn du nur 10 bis 20 Fans hast. Keiner gönnt ja keinem was, so ist das hier in dieser Stadt. Genau aus diesem Grund gibt es keine Hip-Hop-Szene. Glaub es mir aufs Wort, ich weiß genau, von was ich rede. Brauchst nur einmal hinzusehen, wie die Stadt leidet und lebt. Dann erkennst du sofort, wer wie um welchen Weg geht. Ob überheblicher Prolet oder C-Junkie ins B. Alle haben das Problem, dass ihnen ihr Ego im Weg steht. Komm runter von deinem Thron, das ist nicht Berlin, das ist die Stadt der Moderne. Hip-Hop hat hier kein Prestige, denn hier schimpfen sich die Leute über alternativ. Doch sie denken nur an sich und den eigenen Profit. Mit dem Popone vom Papa. Du hast nichts dafür getan, spar dir dein Gelaber. Hast kein Spaß mehr an der Sache und dein Name steht in Gruppenstab. Übertrieben groß geschrieben, deine Fresse auf Plakaten kann ich nicht mehr sehen. Dein Ego geht mir auf die Eier, feier dich mal selber Geld. Geiler als Geier, will ich selber was starten. Wer mir Steine in den Weg gelegt, bevor ich überhaupt da war, habt ihr mich schon abgesägt durch Vorurteile und Klischees, die ihr selber in euch seht. Tut mir leid, natürlich nicht, bin ich so